wenn's bald keine Rettung mehr gibt, weil Deutschland sterbend am Boden liegt. Dann habt ihr viel zu lang geträumt und das Aufwachen habt ihr versäumt. Wenn ihr als Arbeiter kein Geld mehr habt und sinkt eines Tages in euer Grab, dann seid gewiss, egal an was ihr geglaubt, eure Ideale wurden euch geraubt. Wenn Arbeit sich hier nicht mehr lohnt, ein Deutscher lebt in Schmach und Fron. Wenn Steuern hier die Löhne fressen und wir sparen schon am Essen. Kartoffeln kommen aus Israel, statt Volkswirtschaft den Welthandel. In Deutschland liegen brach die Äcker und dein Brot gibt's heute beim türkischen Bäcker. Doch es ist noch nicht zu spät, dass sich hier der Wind dreht. Wacht auf aus eurem tiefen Schlaf, seid Deutsche bis in das Mark. Das Schicksal liegt in deiner Macht, sei einfach der, der am Ende lacht. Linke Lügen sind uns völlig egal, unser Kampf ist national. In der Schule wird dein Kind gemobbt, denn es hat kein Tuch auf dem Kopf. Politiker sagen, das wäre normal, dann werde ich verdammt nochmal. Mafia und Prostitution, Drogenhandel mit einträglichem Lohn. Und du zahlst noch dafür und das kotzt dich an, dann fang dich halt zu wehren an. Für Deutsche gibt's kein Geld mehr, doch Kriegseinsätze der Bundeswehr. Dann frag dich doch mal, was geht der Krieg uns an? Was wollen wir in Afghanistan? Für dich bleibt leider nur Hartz IV und Millionenunterschlagungen verschweigen sie dir. Dein Konto ist Mitte des Monats schon leer, währenddessen regeln sie sich am Mittelmeer. Doch es ist noch nicht zu spät, dass sich hier der Wind dreht. Wacht auf aus eurem tiefen Schlaf, seid Deutsche bis in das Mark. Das Schicksal liegt in deiner Macht, sei einfach der, der am Ende lacht. Linke Lügen sind uns völlig egal, unser Kampf ist national. Jahre BRD, Grundgesetz und der alte Schnee. Zum Anstoßen noch ein Gläschen Wein. Wie lang fällst du noch auf diesen Unsinn rein? Was hat uns denn die Republik beschert? Sie ist heute keinen Pfifferling mehr wert. Die Schuldenuhr, sie rennt und tickt. Und ins Ausland werden die Hilfspakete geschickt. Doch aus dieser tiefen Not erzwingen Fäuste ein Kleinod. Schwarz, weiß, rot, die Fahne steigt empor, starke Herzen gehen aus ihr hervor. Siehst du die Freiheit, kannst du sie spüren, dann lass dich nicht weiter an der Nase rumführen. Dann stehe auf und erheb deine Hand, es geht um Volk und Vaterland. Doch es ist noch nicht zu spät, dass sich hier der Wind dreht. Wacht auf aus eurem tiefen Schlaf, seid Deutsche bis in das Mark. Das Schicksal liegt in deiner Macht, sei einfach der, der am Ende lacht. Linke Lügen sind uns völlig egal, unser Kampf ist national.